cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, zweiten Sonntag im Monat um 14 Uhr diesmal deutsche Zeit los. Mit mir im Call sind wie immer Till und Grisha. Hallo ihr beiden. Hallo Alex, auf meiner Uhr haben wir 16 Uhr, aber ja, auch hier anscheinend Sonntag. Ich bin ja 2 Stunden vor euch, deswegen die Umrechnung im Kopf hat irgendwie nicht ganz so schnell funktioniert gerade. Ja, und wir haben wieder eine spannende Sendung, weil ich finde im August hat sich jetzt wirklich viel getan und auch Anfang September hat sich jetzt wieder nochmal einiges getan. Wir teasern das mal kurz so an. Und zwar gab es natürlich den CipherTrace-Aufschlag, ja, dass CipherTrace, die Chain-Analysis-Firma, gesagt hat, wir können jetzt auch Monero tracen. Und da werden wir natürlich ein bisschen drauf eingehen. Dann werden wir auf Triptych eingehen und was sich hinter diesem ominösen Wort versteckt. Dann in Australien, ist die Freiheit irgendwie nicht so hoch und gerade was Kryptografie und Privatsphäre angeht, wird hier wieder mal stark reguliert. Und dann die Financial Action Task Force schlägt auch wieder zu und ja, werden wir also auch wieder auf die dunkle Seite der Macht blicken. Ganz zum Schluss haben wir noch ein Thema in eigener Sache, nämlich den Tipbot, der hier jetzt auch wieder in dieser Sendung läuft. Nur für die Leute, die jetzt hier live dabei sind, wundert euch nicht. Ich weiß, dass das hier mein Tipbot ist, der also unter alexanarcho.live läuft. Das liegt daran, dass wir den Donate Monero Mumble Bot irgendwie gerade nicht zum Laufen bekommen haben und das ja eigentlich auch nur eine provisorische Übergangslösung ist. Aber genau, dafür bleibt bis zum Ende. Wenn ihr uns spenden wollt, wenn ihr angezeigt werden wollt in der Sendung, dann einfach bei alexanarcho.live eine Nachricht eingeben, einen Namen eingeben und einen Betrag eurer Wahl spenden und das sollte dann hier angezeigt werden. Gut, habt ihr noch Worte zum Einstieg? Erstmal nicht, aber auch hallo von meiner Seite. Sprechen wir über den IRS auch noch? Da war doch was mit 625.000 US-Dollar, ja, oder? Ja, können wir auch ansprechen. Das ist vielleicht auch gerade hier am Anfang verwandt mit CipherTrace. Okay. Dann würde ich sagen, dann steigen wir direkt mal ein mit CipherTrace. Das ging, glaube ich, war das so 23. August, dass die ihr Tool da veröffentlicht haben? Oder war das wirklich Ende August, da am 30., 31.? Ich weiß nicht. Ja, das kam für mich ganz plötzlich. Auf einmal hieß es, yo, CipherTrace ist hier bei Monero Talk. Und in der Zwischenzeit habe ich davor noch nie von denen gehört. Wie sieht es bei euch aus? Ja, also ich hatte schon mal von denen gehört, im Rahmen meiner journalistischen Arbeit bei Kryptowährungen ist CipherTrace ein Name neben Chainalysis. Ja, Chainalysis sind, glaube ich, die größten und bekanntesten, aber CipherTrace ist da eben auch ein Unternehmen, die den Exchanges helfen, compliant zu sein, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. Also die spezialisieren sich halt darauf, Transaktionen nachzuverfolgen auf transparenten Blockchains bisher. Das heißt, wir gucken, ja, von wo hat denn der Herr Müller seine Bitcoin weggeschickt, ja, wenn er sie bei der Börse, bei Coinbase gekauft hat. Und natürlich auch, wenn dann der Herr Müller wieder Coins bei Coinbase verkaufen will, dann geben solche Firmen wie CipherTrace eben mit einer API Coinbase jetzt in dem Fall in Echtzeit Informationen über das Risikoprofil von Herrn Müller. Ja, und wenn der da jetzt eben in der Chain-Analyse aufgefallen ist, oh, der hat sich aber jetzt hier gerade vom Darknet-Market XY seine Funds abgezogen und wir können das relativ eindeutig beweisen, dann hat er halt ein sehr hohes Risikoprofil und Coinbase wird dann wahrscheinlich erstmal auf die Bremse treten und sagen, so, Herr Müller, aber da passt ja jetzt was nicht. Jetzt müssen Sie erstmal erklären, wo das Geld herkommt. Also das ist so der, das Business-Modell von CipherTrace und Monero ist dann natürlich ein starkes oder ein Dorn im Auge, weil die Blockchain eben nicht transparent ist und alle Transaktionen standardmäßig verschleiert werden. Und umso größer war natürlich dann die Schlagzeile, als sie gesagt haben, jo, wir können jetzt hier Monero nachverfolgen. Und ich glaube, sie haben auch gesagt, bis zu 90% Genauigkeit, ne? Ich weiß gar nicht, ob die sich dazu so geäußert haben. Was ich vielleicht auch noch erwähnenswert finde, wenn ich das richtig gelesen habe, ist dieses Privatunternehmen ja quasi eine Ausgründung von dem US-Heimatministerium, oder? Habt ihr das auch irgendwie so mitbekommen? Also ich habe das so in Erinnerung, dass das Department of Homeland Security eben einen Vertrag ausgeschrieben hat über, glaube ich, 6 Millionen US-Dollar, wo sie gesagt haben, jo, Leute, wenn ihr Monero tracen könnt, dann, ne, heuern wir euch an und ihr kriegt die 6 Millionen. So, also die sind praktisch wie wahrscheinlich auch Lockheed Martin und Boeing und wie sie alle heißen, einfach ja Vertragsnehmer von den Regierungen, in dem Fall der US-Regierung halt. Okay, dann hat er falsch gelesen. Ich hätte das irgendwie so verstanden, als wäre das quasi auch von denen gegründet worden. Ging es bei diesen 6 Millionen Dollar nur um Monero oder auch um Kryptowährungen allgemein? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also es ging auf jeden Fall nicht um Kryptowährungen im Allgemeinen, sondern es war schon bezogen auf private Kryptowährungen. Allerdings okay. Kann ich da jetzt nicht genau sagen, ob es eben nur Monero war oder ob da andere auch noch reingefallen sind. Ja, aber man sieht ja, ne, wenn der finanzielle Anreiz da ist, dann gibt es natürlich auch da natürlich den Anreiz, Forschung zu betreiben und eben zu dem gewissen Grade versuchen, die Challenge zu meistern. Und CipherTrace meint, sie haben das tatsächlich geschafft. Wobei, und ich denke, da kommen wir jetzt auch in die Details rein, was ich sehr gut fand. Grisha, du hast gerade den Monero Space angesprochen. Also das ist ein neuer YouTube-Kanal. Ich glaube, der wird von Justin Ehrenhofer, also Samsung Galaxy Player, geführt. Und der hat dann sich direkt einmal den CEO von CipherTrace, Dave Jensen heißt der, und natürlich Dr. Sarang Nueta zur Seite genommen. Und die beiden haben mal so ein bisschen darüber geredet. Und diese Folge finde ich sehr empfehlenswert, würde ich auf jeden Fall allen Leuten ans Herz legen, denen das wichtig ist und die sich da ein bisschen genauer drüber informieren wollen. Unterm Strich war jetzt so mein Takeaway von diesem ganzen Gespräch, der Dave Jensen hat da jetzt nicht so die große Ahnung, wie Monero im Detail funktioniert, weil er zum Beispiel meinte, ja, man könnte Rückschlüsse auf Wallet-Adressen ziehen. Und da war Sarang eben sehr skeptisch, weil eine Wallet-Adresse ist ja das letztendlich, was ihr bekommt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel live spendet, also entweder eine Adresse mit einer 4 davor oder mit einer 8 davor, was überhaupt nicht das gleiche ist wie eine Stealth-Adresse, also der Adresse oder dem Datenpunkt, der letztendlich auf der Blockchain gespeichert wird. Und das ist ja auch ein Privacy-Mechanismus eben bei Monero, dass jede Transaktion mit einer Einmal-Adresse auf der Blockchain vermerkt wird, eben einer Stealth-Adresse, die auch nur der tatsächliche Empfänger als seine eigene Adresse identifizieren kann. Das heißt, eine Korrelation oder eine Verbindung zwischen der Wallet-Adresse und dieser Stealth-Adresse herzustellen, ist sehr schwierig. Ja, also wahrscheinlich meinte der Dave da eher sowas, dass sie so Einmaladressen clustern können, aber wirklich technische Auskünfte konnte er da nicht geben, weil er wahrscheinlich eher so der Businessmensch ist und nicht so der Techniker, der dann sich tatsächlich mit den verschiedenen Mechanismen und Algorithmen auseinandersetzt. Genau, deswegen, also in diesem Gespräch sind wir nicht so schlau geworden, es ist aber natürlich, denke ich, gerade wenn so eine große Schlagzeile auftrifft, da sollte man das nicht direkt glauben, sondern erstmal hinterfragen, okay, ja, was bedeutet das denn jetzt genau? Was haben sie denn jetzt geschafft? Und natürlich ist das irgendwie auch so eine Ermahnung an die Privacy-Community, denke ich, dass man sich eben nicht ausruht und sagt, ja, wir haben jetzt hier ganz tollen Tech und den können wir jetzt weiter benutzen, da brauchen wir nicht Innovation zu betreiben, sondern mit einer umfassenden Analyse, die auch halt über die On-Chain Sachen hinausgeht, wie zum Beispiel Network-Traffic sniffen und dann halt so versuchen, eine Triangulation mit oder über die geografische Position zu bekommen und Timing-Sachen, ja, wann hat sich denn die IP-Adresse von Herrn Müller auf dem Blockchain Explorer da eingeloggt oder keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was man da alles machen kann. Auf jeden Fall ist es natürlich viel mehr als nur die Blockchain sich anzuschauen und so wie sich das angehört hat, benutzt CipherTrace eben alles, was sie in die Hände kriegen können, um halt irgendwie die Decoys zu eliminieren, ja, als wenn man zum Beispiel sagen kann, ja, wir wissen, dass Decoy XY hier tatsächlich ein Decoy ist, dann reduziert sich ja auch schon so ein bisschen die Privatsphäre von einem Sender eben, weil er ja, wir stellen uns das vor wie bei dem Film The Usual Suspects, wo eben 11 Leute sich aufstellen. Das ist dann eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 11, dass wir den richtigen erraten. Und wenn dann halt da halt nur 10 davor stehen, dann ist es 1 zu 10. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist dann schon mal direkt geringer. Genau. Jetzt sagt ihr mal was dazu, dass ich nicht hier die ganze Zeit reden muss. Ja, ich habe auch gemerkt, dass der Typ, der da bei Justin war, nicht so viel Ahnung hatte auf jeden Fall. Und irgendwie hat CipherTrace ja auch keine richtigen Beweise geliefert dafür, dass sie behaupten, tun zu können, ja. Und irgendwie hat auch das Monero Research Lab oder Monero Outreach, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, darauf reagiert und ein Statement verfasst. Das werden wir auch verlinken. Und ja, mittlerweile macht man sich eher lustig drüber in der Monero-Community über das, was CipherTrace da von sich gegeben hat. Vor allen Dingen haben wir auch noch einen Ass im Ärmel, ne? Über das wir auch noch gleich sprechen werden. Ich habe mir auch noch mal die originale Pressemitteilung von CipherTrace durchgelesen. Also da schreiben sie auch nur, dass sie es können, aber beschreiben halt nicht, wie sie es können. Ja, also irgendwie ist es genau das Problem. Also wir wissen halt nicht, was sie genau anbieten und welche Leistung und wie sie es technisch umsetzen. Deswegen kann man auch schwerlich drüber sprechen. Genau, also es ist auf jeden Fall nicht so einfach zu sagen, Monero ist jetzt geknackt und Leute, ja, alles war umsonst. Der einzige vielversprechende Privacy-Coin hat jetzt auch den Geist aufgegeben. So einfach ist es natürlich nicht, sondern da ist ganz viel drin mit Heuristiken, mit Assumptions, ja, also wie sagt man dazu auf Deutsch? Mit Annahmen. Annahmen. Ja. Genau, und je nachdem, ja, wird die Zahl, die dann eben ausgegeben wird. Ja, man muss sich natürlich vorstellen, bei so einer API, die dann letztendlich Coinbase sagt, wie groß das Risikoprofil ist, dass da eine Zahl zwischen, was weiß ich, 1 und 100 und 100 ist, ja, das ist der Dreadpile Robert selber und 1 ist eben, ja, das ist nicht problematisch oder gar kein Risiko. Wie die Zahl, die da am Ende rauskommt, zustande kommt, ja, da ist eben sehr viel Einfluss und ich denke, das war für mich so der große Learning-Punkt aus dieser ganzen Geschichte. Der Unterschied zwischen Monero und Bitcoin, was Privatsphäre angeht oder auch alle anderen Kryptowährungen, ist eben, dass der Decoy-Selection-Mechanismus bei Monero ja non-interaktiv ist. Das heißt, Grisha muss jetzt nichts machen, dass ich seinen Output rein theoretisch oder rein zufällig als Decoy in meinem Spending, in meiner Transaktion reinziehe. Ja, das macht einfach das Protokoll von selber. Das heißt, wir haben hier halt eben immer diese plausible deniability, ja, dass ich das glaubhaft abstreiten kann, dass ich nicht aktiv da jetzt dran beteiligt war. Wohingegen bei Bitcoin, bei Dash, bei Zcash und so weiter ist das eben immer interaktiv. Ja, durch diesen Opt-in muss ich da einen aktiven Schritt dazu machen und dann kann man eben zum Beispiel klar sagen, ja, aber Herr Müller, Sie haben doch da an dem Coin-Join teilgenommen. Das können Sie ja nicht abstreiten. Wohingegen bei Monero kann man immer sagen, ja, ich habe mir das mal gekauft, das lag dann da und ich habe da seither nichts mehr mitgemacht. Und das kann man eben nicht eindeutig beweisen, dass da eine Interaktion stattgefunden hat. Das finde ich einen sehr wichtigen Unterschied, den ich vorher auch noch nicht so wirklich im Kopf hatte. Was du mir auch mal gesagt hast, Alex, ist, was du aus dem Talk jetzt Interessantes rausgehört hast, ist, wie nicht privat einfach Bitcoin ist. Ja. Ja. Du hast gesagt, du bist ein bisschen schockiert, wie der Typ von CipherTrace gesagt hat, ja, Bitcoin ist für uns überhaupt kein Problem. Genau. Das ist alles in Echtzeit. Ne? Sobald du irgendwie eine Transaktion mit einer Exchange durchführst, wird in Echtzeit schon eine Analyse durchgeführt und wenn du da in so ein bestimmtes Muster reinkommst, so einen bestimmten Prozentwert an Sachen überschreitest, so Eigenschaften wie, keine Ahnung, Quelle ist Gambling oder so oder Darknet, wird das in Echtzeit schon direkt zu den Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Dafür ist die Software von CipherTrace ausgelegt. Ja, genau. Und das ist eben wirklich so 1984 und Steroids-mäßig, dass das halt echt so schnell, wie du die Transaktion abschickst, so schnell geht da bei denen eben das Lämpchen an. Das ist schon krass. Aber die Börsen müssen doch dann aktiv teilnehmen, richtig? Die Börsen sind Kunden von CipherTrace. Ja, okay. Ja. Genau, also die Börsen sichern sich eben mit solchen Firmen wie CipherTrace oder mit Chainalysis gegen den Regulierer überab, dass sie halt sagen, jo, wir benutzen hier, was weiß ich, drei verschiedene Anbieter von solchen APIs und ja, natürlich, wenn da das Risikoprofil über 75 liegt, dann machen wir natürlich direkt hier die Alarmglocke bei euch an und ihr kriegt das mit, dass die ihre Hände praktisch in Unschuld waschen können und überhaupt kein Vorwurf von jetzt Hilfe zur Geldwäsche oder Terrorfinanzierung oder sonst irgendwas gegen die vorgebracht werden kann. Und wisst ihr, ob es schon irgendwelche Börsen gibt, die exklusiv damit werben, eben nicht diese Software einzusetzen? Also ich glaube nicht, dass es Börsen gibt, die damit werben, dass sie es nicht einsetzen. Es gibt halt Börsen, bei denen das gar nicht geht. Ne? Die üblichen Verdächtigen, so Local Monero und BISC, da gibt's halt kein KYC und das kann eben aber auch in dem Fall auch zum Nachteil des Käufers werden. Ja, der weiß ja nicht, ob er da jetzt gerade Tainted Coins kauft oder nicht. Mhm. Ja. Aber Binance war es doch, glaube ich, die auch damit geworben haben, dass bis zu einer gewissen Größe, was weiß ich, $20,000 pro Tag oder so Transaktionen, dass man da eben kein KYC machen muss. Und das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass irgendwelche Börsen dann auch schon mal rausspringen und sagen, ja, hier bei uns könnt ihr ungetrackt handeln. Ja, Binance bietet bis 2 Bitcoin KYC-freies Trading an, soweit ich weiß. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht auch diese Software einsetzen. Nee, genau. Deswegen hätte ich gedacht, dass jetzt vielleicht auch irgendeine Börse gesagt hätte, wir setzen diese Software nicht ein, bei uns seid ihr garantiert ungetrackt. Ja. Allgemein hört man von den Börsen ja recht wenig, dass sie irgendwie da überhaupt Software einsetzen. Ja, ja, das ist wahrscheinlich ja im Hintergrund. In irgendeinem FAQ-Blog oder so findet man das dann vielleicht, aber weil ich glaube, sie müssen es auch sagen. Aber prinzipiell ist halt das Problem vor allem mit Exchangen, die ihren Sitz in den USA haben, weil die halt ja unter diesem super strengen Finanzaufsicht sind und manche Börsen, also zum Beispiel bei Binance stellt sich ja das Problem insofern nicht, dass die keine Fiat-zu-Krypto-Bridge haben. Ja, und wenn du eben in diesem Fiat-zu-Krypto-Dings drin bist, dann fällst du eben auch unter viel stärkere Regulierung. Ich glaube, deswegen ist Binance auch in der Lage, dieses 2-BTC-KYC-freie Limit pro Tag anzubieten. Aber wenn die jetzt da hier mit Kreditkarte um die Ecke kommen, glaube ich, muss der Kunde auch KYC machen. Oder die USA-Kunden sind halt ausgeschlossen. Ja, richtig. Aber gegen dieses ganze Problem, wie CipherTrace da die Ansätze gefunden hat, haben wir auch schon eine Lösung. Das ist Triptych. Soll ich schon mal zum nächsten Thema kommen, Alex? Bist du fertig? Ja, also vielleicht auch eine kurze abschließende Sache zu CipherTrace. Da sind auch noch Ankündigungen mit in dieser Presseveröffentlichung. Also was sie noch, also sie wollen diesen Dienst der Monero-Überwachung auch noch weiter ausbauen. Sie schreiben hier von Wallet Identification, Exchange Attribution and Other Functionality. Ja. Aber wir können ja vielleicht mal diesen originalen Presseartikel mit verlinken, dann kann sich das nochmal jeder selbst durchlesen. Ja, es ist auf jeden Fall, das ist im ersten Gespräch zwischen Dave Jensen und Sarang Nueta auch durchgedrungen. Die wollten das dann nochmal machen, wo dann halt Sarang mit einem Techniker sprechen kann. Und es ist natürlich auch so, dass CipherTrace da nicht alles preisgeben will, weil die natürlich ein kommerzielles Unternehmen sind und sich auch irgendwo so ein Alleinstellungsmerkmal erhalten wollen. Das fand ich irgendwie so total konträr im Gespräch, sagt der Dave Jensen auf der einen Seite, ja, wir finden Monero ja total toll und auf der anderen Seite wollen wir es halt tracken, ja, damit es auf den Exchanges gelistet bleiben kann. Wo ich mir so gedacht habe, ja toll, wenn Monero aber traceable ist, dann will ich es auch nicht mehr auf einer Exchange kaufen. Ja, der einzige Grund, warum man das haben will, ist, weil es der Privacy-Coin ist. Bevor wir zu Triptych kommen, vielleicht auch nochmal kurz, was die US-amerikanische IRS jetzt veröffentlicht hat, kurz nach diesem CipherTrace, nach dieser CipherTrace-Geschichte. Und zwar bietet sie dem Unternehmen an, das Monero tracen kann, und ich glaube, andere Privacy-Coins sind auch mit eingeschlossen, ein Bounty von $625,000. Also es gibt auf jeden Fall Ansporn für diese Unternehmen wie CipherTrace und Chainalysis, jetzt auch Monero zu fokussieren. IRS war die Steuerbehörde, ne? Richtig. Ja, das ist für mich ein weiterer Schritt einfach in der Entwicklung im Kampf gegen Privacy. Wir sehen das ja an vielen verschiedenen Fronten, wo ja die Regierungen Angst haben vor dieser Technologie, weil sie eben vermeintlich für illegale Zwecke benutzt werden kann. Und ja, ist für mich irgendwie ein ganz logischer Schritt, dass die Departments da jetzt alle ihre Bounties aussetzen. Und das wird dann wirklich der Härtetest für Monero, ob sie sich trotz dieser hohen Bounties als privater Coin behaupten können. Ja, und die Antwort von Monero ist auf jeden Fall, wie ich schon angekündigt habe, Triptych. Das ist das neue Protokoll für die Ringsignaturen, das erst nächstes Jahr kommt, weil bevor Triptych kommt, kommen erstmal die CL-Sags, die wir schon im letzten Podcast besprochen hatten. Kurze Erinnerung, aktuell haben wir ML-Sag, also Multilinkable, zu CL, was für was steht das nochmal? Compact, Compact Linkable Spontaneous Anonymous Group Signatures. Ja. Ein bisschen länger und kompliziert. Aber ja, CLSEC ist ja schon mal eine krasse Verbesserung gegenüber den MLSECs. Alex, kannst du mal die Infografik einblenden, die ich dir gerade geschickt habe? Und zwar die Tabelle. Ja. Ja, und zwar sieht man da, dass aktuell haben wir ja eine feste Ring-Size von 11. Also das entspricht 10 Decoys und dem eigentlichen Output selbst. Und eine aktuelle MLSEC-Transaktion ist ungefähr 2540 Byte groß. Also ich spreche hier von einer Transaktion mit 2 Inputs und 2 Outputs. Und wenn man jetzt die aktuelle Zeit, die es benötigt, so eine Transaktion zu verifizieren nimmt und die auf 1 setzt, damit man gleich einen Vergleich hat zu den anderen Technologien, da sieht man, dass CLSEC, das Upgrade, das noch dieses Jahr kommt, beim nächsten Hardfork, schon mal 20% kleinere Transaktionsgrößen hat und dabei auch 10% schneller ist in der Verifizierungszeit. Ja. Und dabei erhöht es sogar auch noch ein bisschen die Sicherheit. Aber dazu kann ich nichts sagen, das habe ich jetzt einfach nur so gelesen. Aber was danach kommt, ist Triptych. Und Triptych skaliert ganz anders mit den Decoys als diese CL-Sags, während CL-Sags und ML-Sags halt linear anwachsen. Ja, das heißt, je mehr Decoys ich mit reinnehme, desto mehr, desto gleichmäßig wächst auch die Größe der Transaktion an. Alex, du kannst gerade auch die andere Grafik schon reinmachen. Alright. Während bei Triptych die Decoys die Transaktionsgröße logarithmisch anwachsen lassen. Ja? Und dabei ist es so, dass eben immer, je mehr ich nehme an Decoys, desto geringer ist der Zuwachs an der Transaktionsgröße. Und gleichzeitig bietet Triptych nochmal 10% schnellere Transaktionszeiten als CLSEC. Das heißt, wir haben im Vergleich dann zu MLSEC, was jetzt gerade aktiv ist, ungefähr fast 20% bessere, schnellere Verifikationszeiten der Transaktion. Und ich habe hier Triptych dreimal aufgeschrieben, einmal mit 15 Decoys, mit 63 Decoys und mit 511 Decoys. Und man sieht, zwischen 15 und 511 Decoys sind gerade mal nur 1100 Byte Unterschied. Würde man das mit CL-Sag machen, dann könnte man mal schauen, hier in dieser anderen Grafik, die hier gerade eingeblendet wird, das ist die linearne Kurve, die eben linear anwächst. Und 512 sind doch 2 hoch 9, oder? Ja. Dann kann man unten mal schauen, so bei 2 hoch 9, wenn man dann hochgeht, bei CLSEC ist man schon bei 10 hoch 1, vielleicht 1,2. 10 hoch 1,2 sind 15,9 Kilobyte ungefähr. Also 15.000 Byte. Und da sieht man, Triptych ist halt deutlich, deutlich kleiner. Und was man zur Verifikationszeit bei Triptych sagen kann, diese knapp 20% Verbesserung gegenüber MLSEC sind mit 63 Decoys, nicht mit 10. Also es ist eine deutliche Verbesserung, die Geschwindigkeit, die Transaktionsgrößen und die Sicherheit enorm verbessert. Und das ist quasi unsere Antwort auch auf CipherTrace, um es denen einfach noch ein bisschen schwieriger zu machen. Genau, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man sich klar machen kann. Die Ring-Signatures, die aktuell bei Monero eben die Sender verschlüsseln, indem sie eben andere Leute hinzuziehen, die auch mögliche Spender sein könnten, sind aktuell das schwächste Glied in der Kette der Privatsphäre bei Monero. Und natürlich ist die einfachste Lösung für dieses Problem, die Zahl der Leute, die eben in einer Ringsignatur drin sind, zu vergrößern. Und das wurde ja historisch bei den Hardforks auch gemacht. Ich glaube, die Ringgröße war ja am Anfang optional. Das heißt, man musste das gar nicht verwenden. Dann war es bei 3 mindestens, dann glaube ich 5, 7 und mittlerweile sind wir bei 11 standardmäßig angekommen. Das heißt, jede Transaktion hat einfach 11 Ringmitglieder, also 10 Decoys und einen True Spender. Und mit Cryptic könnte man das eben um ein Vielfaches erhöhen, was natürlich dann auch die Privatsphäre um ein Vielfaches vergrößert. Und gerade nochmal, um auf CipherTrace zurückzukommen, das fand ich auch im Gespräch sehr interessant. Ne? Da gibt es ja verschiedene Attacken, die dann gerade so ein Analyseunternehmen machen kann, dass sie zum Beispiel viele Transaktionen selber tätigen. Und bei diesen ganzen Transaktionen wissen sie ja, hey, das waren wir. Das heißt, wenn sie sehen, unser Decoy oder unsere Transaktion wurde jetzt hier als Decoy benutzt, dann können sie den automatisch eliminieren. Und ganz klar ist, wenn wenig Transaktionen passieren bei Monero und sie selber viele Transaktionen stellen, praktisch einen hohen Anteil an allen Outputs haben, dann ist das, glaube ich, so eine Blackball-Attack, heißt das, ne, wenn man die Decoys eliminieren kann. Und das ist ganz, ganz katastrophal eigentlich für die Privatsphäre in Monero. Und ja, mit so einem Anheben der Ringgröße, ohne dass die Blockchain jetzt massiv wächst, ja, weil man könnte ja jetzt auch schon sagen, ja, wir machen 60 Ringmitglieder, nur der Nachteil wäre dann halt, dass die Transaktionen sehr groß wären und natürlich dann auch die Blockchain dementsprechend schnell anwachsen würde. Ja, ohne dass das gegeben sein muss, denke ich, dass das einfach eine krasse Verbesserung ist und das ist wieder so eine der Innovationen, wo mir einfach so die Kinnlade auf den Tisch fällt und ich Hurra schreie, wie toll doch die Kryptografie ist, was man da alles mitmachen kann. Ja, hört man mich? Bin ich stumm? Nee, bin ich nicht. Was ich sagen wollte, Cryptic macht halt auch erst Sinn ab einer bestimmten Anonymitätsgruppe. Also ich habe das mal ausgerechnet, so ungefähr ab 20 Ringsignaturen macht es Sinn, Cryptic zu benutzen, weil davor die CL-Sacks noch effizienter sind. Aber sagen wir, wenn wir 32 oder 31 Decoys haben oder 63 Decoys, das ist wahrscheinlich so der Sweet Spot zwischen, ja, genügend Anonymität, die man dazu gewinnt und auch Verifikationszeit und Transaktionsgröße. Wobei, während ich das sage, denke ich mir, warum dann nicht gleich 128 so? Der Schritt zum nächsten ist immer geringer noch, weil es ja logarithmisch wächst. Genau, also vielleicht sollte man das auch noch dazu erwähnen, die Transaktionsgröße wächst logarithmisch, aber die Verifikationszeit wächst nach wie vor linear, soweit ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, hier, ne, wie du gerade gesagt hast, gibt es tatsächlich so einen Sweet Spot zwischen die Verifikationszeit ist nicht zu lange und ich kann das auch mit dem Handy machen und die Ringgröße ist trotzdem groß genug für den aktuellen Stand des Netzwerks. Ja, richtig. Und Krisha, wie sieht's aus mit Cryptic? Wird das, also ich meine, in dieser Hardfork im Oktober kommt es ja nicht mehr mit rein. Nein, es gibt auch noch gar keine Tests zu einer Implementierung zu Monero. Dieses White Paper, das von Sarang und ich will jetzt die richtigen Autoren auf jeden Fall nennen und nichts Falsches sagen, von Sarang Noeta und Brandon Goodell, der ja auch Noeta heißt, glaube ich. Ja. Also Sarang und Surai. Auf jeden Fall von denen kommt das Paper. Das wurde veröffentlicht am 26. August 2020, ist also noch sehr neu. Und das hat erstmal noch gar nichts mit Monero zu tun. Ja, dieses Cryptic, genauso wie CLSEC und MLSEC, sind ja keine Erfindung von Monero. Ja, das gab es ja schon davor. Es wird nur auch bei Monero eingesetzt. Aber Cryptic ist tatsächlich mehr oder weniger eine Erfindung, sage ich jetzt mal, von Monero Research Lab. Und klar, Cryptic basiert auch auf anderen Protokollen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, RingCT 3.0 war da auf jeden Fall ein Vorbild. Aber das unter Vorbehalt auf jeden Fall. Das Ding ist, es gibt sogar fast schon einen Nachfolger von Cryptic, Und zwar heißt der Arcturus, welcher dann auch noch die Ring Cities ersetzen soll und dort auch nochmal eine Verbesserung schaffen soll. Ich finde es jetzt nicht mehr genau, wo es steht, aber ich meine, ich hätte das so gelesen. Nee, also das mit dem Ring City stimmt nicht. Ich lese kurz auf Englisch vor. One alternative is an advanced version of Triptych itself called Arcturus, developed by Sarang Noether. Arcturus further shrinks transaction size using a single cryptographic signature data bundle for the whole transaction instead of one for each input transaction output. Arcturus and Triptych have comparable verification times. Okay, also Arcturus tut die Transaktionsgröße noch weiter schrumpfen lassen, indem es eine einzelne Signatur für die ganze Transaktion macht, anstatt dass jedes einzelne Input selbst signiert wird. So ungefähr, ja. Und das ist einfach schon die verbesserte Version von Triptych, wo noch nicht mal CL6 aktiv sind. Das finde ich irgendwie ziemlich witzig. Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch so, was Sarang und Soare da hier mit ihrem Paper machen. Das ist, glaube ich, sehr theoretisch und einfach mal so der mathematische Beweis, jo, das geht und in die Richtung können wir weiter forschen. Aber das hatte ich jetzt auch so bei Triptych rausgelesen. Nachdem jetzt da praktisch der Beweis geliefert ist, kommt natürlich die Frage der Implementierung. Und bei so einer Implementierung kann es natürlich auch nochmal sein, dass da jetzt irgendwelche weiteren Effizienzen herausgeholt werden und, was weiß ich, die Verbesserung, die Verifizierungszeit noch weiter runtergeht oder so. Also das ist natürlich alles noch in der Luft praktisch und da muss man jetzt erstmal abwarten, wann oder wie die Forschung weiterläuft. Und Fischer, ich meinte, du hattest das gesagt, der Zeitplan ist jetzt erstmal so Ende nächsten Jahres soll Triptych anvisiert werden, oder? Ja, richtig. Die Sache der Implementierung ist die eine Sache, aber eigentlich genauso wichtig ist mindestens auch das Testen, weil du kannst nicht einfach was komplett Neues auf eine Kryptowährung loslassen, die schon so etabliert ist und von der so viel Sicherheit abhängt wie Monero. Wenn da irgendein Fehler drin ist, der die Privatsphäre oder Sicherheit von der gesamten Kryptowährung beeinflusst, dann wäre das dramatisch auf jeden Fall. Deswegen sollte man bei sowas immer sehr konservativ vorgehen und sagen, testen, testen, testen, damit ja man nicht überstürzt jetzt irgendwie eine neue Technologie in etwas einbindet, das eigentlich schon sehr mächtig ist wie Monero. Eine Sache ist mir da in der letzten Zeit aufgefallen. Ich habe so eine Folge von What Bitcoin Did gehört, wo Andrew Polstra mit Vitalik Buterin diskutiert hat. Also Andrew Polstra ist ein Blockstream Mitarbeiter, der da halt viel macht. Ne? Der hat auch das Mimblewimble White Paper, glaube ich, revisiert und richtig geschrieben oder halt so ein paar kleine Sachen korrigiert und hat sich da auch mit der Mimblewimble-Implementation beschäftigt. Und der hat dann so ein bisschen erzählt, warum Schnorr noch nicht in Bitcoin drin ist. Ja, und ich fand das einfach, als ich das gehört habe, so einen interessanten Unterschied zwischen der Philosophie in Bitcoin und der Philosophie in Monero. Ja, weil Bitcoin ja eher so auf Soundness geht. Ja, wir wollen so solide und so sicher wie möglich sein. Und wenn das bedeutet, wir bewegen uns langsamer vorwärts, dann ja, ist es halt so. Lieber machen wir nichts, als was falsch zu machen. Und der Philosophie irgendwie so bei Monero, wenn wir uns die Implementierung von Bulletproofs anschauen oder von Random X, ja, das sind Sachen, die extrem schnell nach ihrer Erfindung in das Protokoll tatsächlich eingebaut wurden. Ja, nicht zuletzt jetzt CLSEC oder dann vielleicht in der Zukunft Triptych, wo ja Bitcoin mit Schnorr-Signaturen, die ja schon so seit, was weiß ich, 5 bis 8 Jahren bekannt sind und die haben es immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, das zu implementieren. Ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, ne, weil die das mit einer Softfork machen wollen und nicht mit einer Hardfork und so weiter und so fort. Aber das fand ich ganz interessant. Vor allem ein Punkt, den er dann in dem Gespräch gesagt hat, so, ja, wir haben dann rausgefunden, bei Schnorr können wir ein Byte sparen, ja, von 33 Byte können wir auf 32 Byte. Und dann haben wir nochmal da von vorne angefangen. Und das war für mich so krass. Das wäre bei Monero wahrscheinlich nicht passiert, weil die hätten dann wahrscheinlich gesagt, okay, wir fokussieren uns auf Privatsphäre. Und ja, wenn dann halt die Ring Confidential Transactions 10 Kilobyte größer drin sind, dann beißen wir halt in diesen sauren Apfel und machen die trotzdem mandatory, wohingegen bei Bitcoin das halt nie im Leben reingekommen wäre. Ich möchte übrigens was nachholen und zwar würde ich mich gern für eine Spende bedanken, die wir bekommen haben, schon am Anfang der Sendung von Gernhard Reinzimmern. Danke für deine Spende. Er sagt guten Morgen. Und Till sagt, verschlüsselt immer schön eure Backups. So sieht das aus. Truer words were never spoken. Ja, aber das soweit zu den technischen Neuerungen. Ich denke, das waren auch so die großen Punkte im August eben, wo das Monero-Protokoll selber halt nochmal betroffen war. Einmal die Nachricht, jo, wir können das jetzt tracen. Und die Reaktion, könnt ihr das wirklich? Dann beweist das doch mal. Und ich glaube auch hier, den tatsächlichen Beweis werden wir erst dann sehen, wenn, ja, genauso wie Ross Ulbricht über seine Bitcoin-Adressen identifiziert werden konnte, halt, ja, Drogenhändler oder Waffenhändler oder sonstige Kriminelle eben über ihre Monero-Transaktionshistorie verhaftet werden und dann natürlich auch in einem Gerichtsprozess deswegen überführt werden. Okay, dann Till, willst du das nächste Thema anschneiden? Genau, ich habe wieder mal zwei politische, regulatorische Meldungen gefunden. Und zwar die erste Meldung, die würde ich ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die Primärquelle ist da wirklich nur ein Tweet. Also da gibt es noch keine verbindlichen Veröffentlichungen zu. Aber der Tenor ist, australische Börsen streichen Privacy Coins. In dem Tweet werden dann genannt die Coins Monero, Komodo, Bitcoin und Zcoin. Und ja, also laut Pressemitteilungen, die sich aber auch alle nur auf diesen Tweet beziehen, sollen ab dem 31. August eben diese Coins von australischen Börsen gestrichen werden. Ich weiß jetzt nicht, die Australier selbst können dann natürlich auf internationalen Börsen weiterhin mit diesen Coins handeln, aber eben nicht mehr auf einheimischen. Wie gesagt, alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil außer dem Tweet habe ich da nichts zu gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Meldung schon irgendwo nochmal gehört oder gelesen habt. Nee, nicht aktiv. Ich denke, nein. Allerdings muss ich auch sagen, es würde mich nicht überraschen. Ja, also die australischen Behörden sind ja sehr allergisch, was Kryptografie und Privacy und so weiter angeht. Ich glaube, du musst auch bei der Einreise in Australien deine Passwörter offenlegen und wenn du es nicht machst, dann kommst du da ins Gefängnis. Also die scheinen da ja schon sehr allergisch zu sein. Das war mir noch nicht bekannt, aber klingt gruselig. Ja, also wie gesagt, das Datum, was hier genannt wird, wäre der 31. August. Ich denke mal, dass man das vorher vielleicht dann auch nochmal von offizieller Stelle hören oder lesen wird. Aber wie gesagt, so als kleine Vorabankündigung könnte das im Raum stehen. Dann die nächste Meldung, die ist dann schon wieder etwas größer vom Gewicht her. Und zwar hat die Financial Action Task Force, kurz FATF, vorgeschlagen, Peer-to-Peer-Transaktionen zu unterbinden. Und zwar betrifft das auch wieder Altowährungen. Also Peer-to-Peer meinen die eben von Wallet zu Wallet. Das heißt, wenn wir uns hier gegenseitig Geld zuschieben, werden das eben solche Peer-to-Peer-Transaktionen. Und dagegen möchte diese Financial Action Task Force eben vorgehen. Und zwar mit dem Mittel, dass sie Börsen quasi untersagen wollen, quasi Transaktionen an private Wallets auszuführen. Also das heißt, in deren Welt würde dann quasi niemand mehr seine eigene Wallet betreiben, sondern alle hätten quasi nur noch Zugänge zu irgendwelchen Transaktionsbörsen und könnten darüber Handel treiben, aber nicht mehr selber aus der eigenen Wallet. Und das finde ich schon wirklich gruselig. Und diese Financial Action Task Force, das ist eben eine Ausgründung aus den G7. Und ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschlagen. Also laut Wikipedia, was schreibt sie hier unter Mitglieder? Der FATF sind gegenwärtig 39 Staaten und 2 internationale Organisationen beigetreten. Und unter diesen 39 Staaten wird dann eben auch die Europäische Kommission als Gesamte gelistet. Also das ist wirklich grob, finde ich. Was sagt ihr dazu? Ich finde das schrecklich, ja, also ich frage mich natürlich auf der einen Seite, da sagt mein anarchisches Herz, ja, was bilden die sich eigentlich ein, dass die hier meinen, sie könnten uns vorschreiben, was wir machen dürfen und was wir nicht machen dürfen, und auf der anderen Seite stellt sich mir die technische Frage, wie wollen die das schaffen, ja, also klar, für alle Bitcoin oder für alle Kryptowährungen, die dann zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz in Kraft tritt, auf einer Börse liegen, die sind sozusagen weg, ja, dann spaltet sich die Welt. Und man kann vielleicht immer von einer Peer-to-Peer oder von einer Wallet normalerweise auf eine Börse überweisen, aber halt nicht mehr raus. Das wäre schon. Ja, aber das Problem wird ja dann quasi der Wechsel in oder aus Fiat. Ne? Also das heißt, du musst ja irgendwie, musst du ja an deine Kryptowährung rankommen. Und ja, im Moment geht's ja, also auch wir können ja alle das quasi im Moment nur über Börsen machen oder eben auch über BISC. Ja. Aber BISC ist jetzt ja auch nicht so verbreitet und auch nicht so einfach in der Handhabung. Und ja, also entweder ist das nachher der super Aufschwung für BISC oder wir haben alle ein ganz schönes Problem. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Georgien in dieser Liste drin ist, aber vielleicht erzähle ich mal kurz so einen Schwank aus meinem Leben, weil ich war jetzt letzte Woche beim Bitcoin-ATM und habe da Fiat abgehoben und das ging sehr einfach. Ne? Also Georgien ist in dieser Hinsicht irgendwie ziemlich geöffnet und ich konnte da hinspazieren. Dann habe ich gesagt, jo, ich möchte gerne abheben. Habe ich gesagt, wie viel ich abheben will. Und dann hat er mir einen QR-Code angezeigt, den habe ich gescannt, die Transaktion abgeschickt und dann hat er mir ein Rezept oder eine Quittung ausgedruckt. Und dann musste ich da ein bisschen rumlaufen in der Börse oder in der Mall und dann warten, bis die Transaktion in den Block inkludiert ist und dann konnte ich wieder hin an den Automaten, habe einen Code, der auf der Quittung drauf stand, eingegeben und dann ist da das Fiat-Geld rausgerattert. Deswegen, das ist auch noch so ein Mechanismus, wie man eben auscashen kann und das Interessante ist, diese Automaten eben keine KYC. Ja, da musst du auch keine Telefonnummer angeben, du musst einfach nur sagen, ich möchte kaufen, ich möchte verkaufen und dann halt Geld reinschieben oder Bitcoin hinschicken. Also wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es sowohl in Österreich als auch in den Niederlanden auch solche Bitcoin-ATMs, wo du halt jederzeit mit Cash ein- und auszahlen kannst. Aber das wäre dann eben, also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Georgien ist wohl nicht mit unter diesen 39 Staaten, aber wenn das jetzt europaweit so kommen sollte, dann würden halt auch diese Möglichkeiten in Österreich und Holland wegfallen. Ja, also ich find's sehr krass. Ich hätte jetzt nicht mit so einer Nachricht gerechnet und ich glaube, da zeigen die eben auch ihr wahres Gesicht, ne? Weil es geht eben nicht um Freiheit und es geht auch nicht um Sicherheit der Bürger, sondern es geht um die, wie man so schön sagt, die nationale Sicherheit. Ja, und das heißt letztendlich die Sicherheit des Staates und des Staatsapparates. Und die können natürlich nicht erlauben, dass der dumme Pöbel da untereinander für sich selber entscheidet und untereinander Geschäfte macht, sondern die wollen natürlich überall ihre Finger drin haben und ein bisschen. Ja, fällt mir gerade ein, könnte das ja auch schon so die Vorbereitung sein auf eine Digital oder Central Bank Digital Currency, wo dann eben die EZB sagt, so und jetzt haben wir unser Bitcoin 2.0 oder so und nennen das dann E-Euro oder was auch immer. Und ja, unterm Strich ist das dann letztendlich genau das Gleiche, ob ich meine Bitcoin bei einer Börse habe und die dann nicht auf meine eigene Wallet abziehen kann oder ob ich meine E-Euro bei einer Bank habe und die nicht abziehen kann. Das ist ja, macht ja dann keinen Unterschied mehr. Ja, genau. Und es kann dann halt auch wieder jede Transaktion zensiert werden, ja, also im Zweifel unterbunden werden. Und es können eben auch Konten eingefroren werden. Und alles genau das, was ja Monero mal aufheben wollte, ist ja jetzt dann wieder akut in Gefahr und auch technisch möglich. Kannst du es gerade bitte nochmal sagen? Naja, also ich sag mal, Bitcoin ist ja auch angetreten, dass man eben sagt, also diese Transaktionen können nicht zensiert werden und deine, also your wallet, your keys, ja, also du bist der Einzige, der da Zugriff drauf hat und niemand kann dir dein Konto sperren und jeder kann da ein Konto eröffnen. Und alles das ist ja dann nicht mehr gegeben, wenn die Leute gezwungen werden, nur noch über Online-Börsen ihre Kryptowährungen abzuwickeln, ja. Ja, also das heißt, auch dann kann einigen Leuten wieder der Zugang zu solchen Konten verwehrt werden. Dann können auch den Leuten die Konten wieder eingefroren werden oder eben bestimmte Transaktionen können unterbunden oder gemutet werden. Ja. Also alles das, wofür Bitcoin da mal angetreten ist, wird läuft ja dem dann wieder. Genau. Also da und es ist, ja, laufen wir dann wieder in genau diese Gefahren rein. Das ist ja auch ein besonders teuflischer Plan, um eben zu sagen, ja nee, wir verbieten Bitcoin nicht. Ja, kannst Bitcoin nach wie vor benutzen. Du kannst halt nicht mehr dein eigenes Wallet benutzen. Ja, du bist nicht mehr der Herr deiner Keys, wie du das gerade so schön ausgeführt hast. Aber du kannst es noch benutzen, ja. Also niemand hat die Absicht, Bitcoin zu verbieten. Ja, wie soll das technisch funktionieren? Na, ganz einfach. Du verbietest allen Börsen Auszahlungen an nicht bekannte Wallets. Also ja. Du kannst dann nur noch von Börse zu Börse Transaktionen durchführen. Du kannst aber nicht mehr deine persönliche Wallet-Adresse da eingeben. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Fahrrad kaufen will von irgendeinem Händler oder Privatverkäufer? Ja, dann kann der Privatverkäufer oder der Händler, der kann dir dann seine Wallet-Adresse bei seiner Online-Börse anbieten und dann kannst du da hin transagieren, aber nicht auf seine private Wallet. Okay. Beziehungsweise Er könnte sich wahrscheinlich irgendwie eine Open-Source-Software runterladen und dir dann eine neu generierte Adresse geben, aber dann wird er wahrscheinlich Probleme kriegen, wenn er das Geld dann auf einmal in so eine Börse einbezahlen will, ne? Weil dann springt wieder die API an und sagt, jo, hier, das ist aber, kommt irgendwie nicht von drei Hops von einer regulierten Börse und von einer Whitelisted-Adresse und so. Und dann kriegt der Fahrradhändler halt Probleme. Das glaube ich wenig. Also wenn ich es umsetzen müsste aus regulatorischer Sicht, dann würde ich halt wirklich die Auszahlung an private Konten, weil wenn das Geld einmal weg ist, ist es weg, dann ist es wieder schwer, da Zugriff drauf zu kriegen. Aber es erst gar nicht von der Börse runtergehen zu lassen an private Adressen, so würde ich es dann machen. Ja. Ich glaube, die Börsen haben dann so eine gemeinsame Datenbank an Adressen einfach. Genau, ja. Okay. So also, würde ich es mir vorstellen. Dass die Trader schon noch Arbitrage betreiben können und so ein Shit. Ja. Und wie gesagt, also 39 Staaten sind da jetzt schon bei, unter anderem die komplette EU. Also das ist schon grob. Und ich kann es mir leider wirklich vorstellen, dass das uns irgendwann blühen sollte. Also, was heißt das? Holt euer ganzes Bier raus und kauft jetzt Moniro. Ja, also es ist echt krass, ne? Weil das öffnet natürlich dann auch wieder die Tür für Korruption, weil natürlich die Reichen und Mächtigen, die haben dann vielleicht die Verbindungen, um zu sagen, hey, setz doch mal meine Adresse da auf die Liste drauf, ja, die kennen dann die richtigen Leute und die genießen dann auf einmal wieder, dass sie selber im Besitz ihrer Keys sein können, aber eben das gemeine Fußvolk nicht. Ja genau, ich sag mal, wenn du über genug finanzielle Mittel verfügst, dann fällt es dir vielleicht auch leichter, deine eigene Bank wieder zu sein, quasi also selber so eine Bankenlizenz irgendwie zu erlangen und dann eben auch wieder eigene Adressen verwalten zu können. Ja, das ist echt erschreckend. Wann ist das rausgekommen? Die Meldung, die ich hier hatte, ist von 25. August, also ja, irgendwie Ende letzten Monats. Wow. Ah nee, sorry, jetzt habe ich mich vertan, tut mir leid. Nochmal eben hier. Also die Meldung ist vom 20. August und das Originalpaper, also ich glaube die Primärquelle, weiß ich gar nicht, ob die hier mit verlinkt war. Also finde ich jetzt so auf die Schnelle nicht, würde ich dann eventuell für die Shownotes nochmal nachreichen. Aber ja, also es gab jetzt wohl irgendwie so ein 12-monatiges Programm, wo sich diese Financial Task Force halt mal sich intensiver mit Kryptowährungen beschäftigt hat und die bisherigen Regulierungen nochmal so auf den Prüfstand gestellt hat und geguckt hat, wo sie nachbessern können und sind jetzt eben zu dem Schluss gekommen, ja, also da müssten wir nochmal nachbessern, wir wollen jetzt verbieten, dass auf private Wallets Transaktionen ausgeführt werden können. Und es geht ja eigentlich auch genau in Linie mit der Reaktion auf Libra, ja, weil da war ja am Anfang auch so, ja, eventuell kann man sich da auch eine eigene Wallet programmieren, Alternativen zu Calibra, wie ja die Libra-Wallet von Facebook heißen soll. Und das wurde ja dann auch geändert zu, wir wollen nur eine KYC-Wallet haben. Das heißt, jeder, der sich die Wallet runterlädt und der die benutzen will, muss erstmal sich schön ablichten. Ja, also das war wirklich so das, worauf ich quasi heimlich schon immer gewartet habe. Jetzt also nicht erwartet in Hoffnung, sondern das, was ich am meisten befürchtet habe, dass sowas genau kommt. Und da weiß ich auch echt nicht, wie man damit jetzt umgehen soll. Wir haben einen YouTube-Kommentar bekommen von Dumbedai1. Er oder sie schreibt, Monero kann man zum Glück selbst meinen, falls es dazu kommen sollte. Das stimmt, wobei das Mining ja im nächsten März dann auch, also zumindest die Four-Tail-Emission-Phase endet ja, glaube ich, im Mai 22, ne? Also in 2 Jahren. Ja. Ja. Richtig lukrativ ist es auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, also dass man das alles umgehen kann, da sind wir uns ja einig. Ne? Also man könnte ja immer noch gegen Bargeld Moneros tauschen oder eben auf BISC Moneros tauschen. Also alles das ist natürlich technisch umgehbar. Das Problem ist nur, die breite Masse wird das nicht antun. Ne? Also das sind dann zusätzliche Hürden, die da geschaffen werden, die halt wirklich verhindern, dass es auch in der Breite genutzt werden kann. Und wenn das Zahlungsmittel Monero dann keine Anwendung mehr findet, ja, dann wird es halt eng. Dann ist es auch wertlos. Bei Bitcoin würde ja auch eine Zwei-Klassen-Bitcoin-Coin entstehen. Quasi Bitcoin, die von der Exchange kommen und Bitcoin, die außerhalb der Exchanges zirkulieren. Ja, das haben wir ja jetzt schon, ne? Diese Tainted Coins, die dann quasi gelistet werden auf manchen Börsen. Zwei Preise für Bitcoin. Ja, das ist gruselig. Weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Was könnte man da jetzt machen oder welche Lehren zieht man daraus? Auswandern. Von zentralisierten Exchanges weg. Ja, also auf jeden Fall würde ich die Keys auch abziehen, natürlich vielleicht auch öffentlichen Protest starten, einfach, dass zumindest bekannt ist, dass vielleicht da eine breite Öffentlichkeit dagegen ist. Und ich glaube, das wäre auch so ein Punkt, wo sich alle Krypto-Communities vereinen können. Ja, ich meine, wir streiten uns wegen vielen Sachen, Skalierung und was die richtigen Werte sind, aber das hat uns Satoshi Nakamoto ja richtig eingeprügelt. Not your keys, not your coins. Und da sehe ich dann auch Ethereum-Leute und was weiß ich, EOS und Cardano-Leute, zumindest das zu erkennen, dass das halt eine unglaubliche Gefahr ist. Also das wäre vielleicht so ein optimistischer Blick in die Zukunft. Also das Recht, es betrifft wirklich alle Coins, ne? Also alle, die eine private Wallet jetzt haben und zukünftig haben wollen, die betrifft das Thema. Ja, dann vielleicht noch, habt ihr noch was dazu? Ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, sprechen wir über ein erfreulicheres Thema, und zwar der Tipbot, der hier läuft, der ist ja mehr schlecht als recht. Er funktioniert, ja, also da muss man ja schon sagen, großartige Leistung, Krisha, aber großartige Leistung, Krisha, muss man auch wegen einer anderen Sache sagen, und zwar sind wir nämlich gerade daran, den so ein bisschen zu verbessern. Und mit ein bisschen verbessern meine ich, den komplett neu zu machen und komplett anders zu strukturieren. Und ja, Krisha, erzähl doch mal, was wir in den letzten Wochen so getrieben haben. Ja, wir arbeiten 70 bis 80 Stunden die Woche an einer komplett neu geschriebenen Version von dem Tipbot. Ja. Der hat jetzt auch einen neuen Namen, der heißt jetzt TipXMR. Und ich kann ja mal so ein bisschen sagen, so ein paar Stichwörter einfach in den Raum werfen, was da die großen Unterschiede sind. Erstens, wir arbeiten dieses Mal mit React. Ja. Das komplette Frontend wird in React geschrieben. Und Ziel des Ganzen ist es, dass TipXMR halt komplett benutzerfreundlich wird, ja. Das ist nicht mehr so, ja, du musst eine eigene Node laufen lassen, dann musst du den Wallet RPC starten, dann musst du einen Node-Server starten, du brauchst einen Reverse-Proxy und musst Port-Forwarding betreiben. Nein, das ist alles Geschichte. TipXMR wird eine Webseite sein und auf der soll es so sein, dass sowohl der Streamer sich anmeldet, als auch der Donator auf diese Webseite gehen kann und dann einfach sieht, okay, welche Streamer sind gerade online oder wo ist denn mein Lieblingsstreamer? Ich gebe den kurz in der Suche ein und dann komme ich direkt auf die Spendenseite von dem. Jetzt könnte man denken, okay, der Streamer meldet sich dann bei uns an und wir haben seinen Wallet und bei uns läuft der RPC, aber nein, wir nutzen modernste Webtechnologien, und zwar WebAssembly. Das bedeutet, wir können Binary Code im Browser ausführen. Und ein Member der Monero Community, der Woodster, das ist der, der die Monero JavaScript Library geschrieben hat, der hat im Juli, glaube ich, eine neue Version rausgehauen, die eine WebAssembly Monero Wallet im Browser ermöglicht. Ja, ihr habt richtig gehört, eine vollständige Monero Wallet, die im Browser läuft, bei uns. Jetzt, also besser gesagt bei euch. Wenn ihr auf TipXMR geht als Streamer, loggt ihr euch ein mit eurem Seed, aber wir kriegen den Seed niemals mit. Was ihr nämlich macht, ihr ladet unsere Application in euren Webbrowser runter und alles wird lokal ausgeführt. Das heißt, ihr meldet euch lokal an in eurem Browser, startet die Wallet, startet den Sync automatisch und sobald ihr fully synced seid in eurem Browser, könnt ihr Spenden empfangen. Ja. Das ist so. Und diese Spenden werden dann in Echtzeit im OBS-Browser-Plugin oder was auch immer halt ausgegeben. Ne? Das ist also von der Architektur mit OBS genau das Gleiche, was wir jetzt auch gerade laufen haben. Einfach, dass hier so eine Browserquelle eingebunden ist, die ja aktuell nicht so schön ist, aber halt zumindest das anzeigt. Ja, das ist der Name des Donators, den er frei wählen kann, ein Betrag und eben eine Nachricht, die der auswählen kann. Und ja, das Krasse ist eben, wie Krisha gerade gesagt hat, dass das non-custodial lokal in euren Browsern läuft. Das heißt, ein Streamer, der kann sich zwar einen Account bei uns machen, ja, und wir speichern dann seine Konfigurationsdateien für die Font-Color, Font-Größe, was weiß ich alles in unserer Datenbank, aber wir speichern eben keinen Seed. Das heißt, wir sind keine Custodians und haben da schon mal ein ganzes Kopfweh weniger. Natürlich haben wir jetzt gerade das Kopfweh, erstmal das Ganze zum Laufen zu kriegen. Und da ist auch viel Frustration dabei, aber einfach so von der Möglichkeit, die eben so eine WebAssembly Wallet eröffnet, ist das schon richtig krass, weil wir haben uns dann so ein paar Gedanken drüber gemacht, was könnte man denn da jetzt alles machen? Und so Spielereien wie, ja, der Streamer kann sagen, bei mir kann man auch GIFs mitschicken, ja, nicht nur eine Textnachricht, sondern auch ein GIF von Giphy, aber erst ab einem Betrag von, was weiß ich, 0,03 XMR oder so. Oder die Nachrichten werden für N-Sekunden angezeigt, wobei N 0,0003 XMR kostet. Das heißt, der Spender kann dann auf seiner Seite sagen, jo, ich habe hier eine super wichtige Nachricht, will, dass die 10 Minuten oben ist. Und der Streamer kann eben vorher definieren, wie teuer 10 Minuten Werbezeit, in Anführungszeichen, sein sollen. Und ja, das ist schon krass, wenn ich mir so in die Zukunft vorstelle, wie das fertige Produkt aussehen könnte, weil das wäre halt tatsächlich, ich gehe einfach auf TippXMR, registriere mich da. Ich kann entweder eine existierende Wallet benutzen oder eine neue direkt im Browser erstellen. Und ja, dann kann ich mehr oder weniger direkt loslegen. Und wir haben eben nach wie vor diese schönen Benefits, dass das alles natürlich Open-Source-Technologie ist. Also sowohl Monero als auch der unser Dienst als auch OBS und eventuell auch der vielleicht selbst gehostete Stream, den man da hat. Und man kann eben nicht abgeschnitten werden von Twitch oder von YouTube. Man könnte das natürlich auch in Twitch oder YouTube verwenden. Ja, genau. Man könnte vielleicht auch so einen Button einbauen, den der Streamer bei sich im HTML-Code neben dem Stream setzt, wo die Leute dann praktisch zum Spenden nur noch draufklicken müssen und sie werden direkt weitergeleitet an die URL, die eben die Payment sozusagen generiert. Und das funktioniert echt krass, weil das ja alles Internettechnologie ist und eben nativ Internettechnologie ist. Und ich glaube, da kommt so der Use Case von Monero wirklich zum Vorschein. Ja, den will ich auch nochmal gerade betonen. Für wen ist das jetzt gedacht? Klar, erstmal für alle, die Monero in dem Stream akzeptieren wollen, so wir Monero-Leute, unsere Community, aber auch Kinder. Kinder können bisher sowas nicht machen. Dürfen Kinder ein Bankkonto haben? Nein. Dürfen Kinder ein PayPal-Konto haben? Nein. So. Was ist mit Menschen, die kein Bankkonto haben, weil sie obdachlos sind? Vielleicht sind sie interessante Leute und haben ein Smartphone oder einen kleinen Laptop und wollen irgendwas streamen, irgendeine coole Sendung machen. Mit Monero können sie Spenden annehmen. Oder Frauen in Saudi-Arabien dürfen auch kein Bankkonto besitzen. Aber sie könnten einen Stream machen vielleicht. Wer weiß. Vielleicht auch nicht, aber es sind einfach neue Möglichkeiten. Und das Ding ist, du brauchst halt nichts zum Starten. Du hast gesagt, Alex, man registriert sich bei uns. Ja, womit registriert man sich bei uns? Ja, mit einem ausgedachten Namen, mit einem Usernamen. Du gibst ein, hey, wie heiße ich? Zack, neue Wallet wird erstellt. Du hast einen Account. Du brauchst dich nur noch mit dem Seed einzuloggen. Der Seed wird niemals zu uns übertragen, nur eine Prüfsumme, mit der wir dich identifizieren und dir dann deine Config zurückgeben. Und der Rest läuft alles automatisch. Ja. Und ich wage mal die Prognose, dass wir zum nächsten Monero-Stammtisch im Oktober TippXMR auch einsetzen werden. Okay, also soon auf jeden Fall. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, Grisha, finde ich sehr wichtig, ne, für Leute, die interessant sind oder die einfach starten wollen. Ja, wie viele enthusiastische 13-Jährige gibt es, die, was weiß ich, Fortnite oder Minecraft oder so streamen wollen und das vielleicht auch sehr erfolgreich machen, ja, dass sie Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Zuschauern haben, aber die Möglichkeit, wie man das Ganze monetarisieren kann, ist irgendwie nicht so einfach da, ja. Das Gleiche bei mir mit meinem Podcast, ja, ich habe auch ein paar hundert Zuhörer, aber wenn ich mir vorstelle, wie monetarisiere ich das Ganze, klar, ich kann um Spenden betteln, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche, wie wenn ich sage, yo, ihr könnt mir, nachdem ihr die Folge angehört habt, eine Spende zuschicken und ja, ich freue mich dann so in meinem Herzen, aber es kriegt irgendwie keiner mit und ich kann dir eine Nachricht schicken, die live in der Sendung angezeigt wird. Ich kann interagieren sozusagen und Teil davon werden. Das ist irgendwie was ganz anderes und ja, da habe ich eigentlich echt so, wenn ich mir vorstelle, vom Business Case her finde ich das sehr attraktiv, weil das natürlich Technologie ist, die potenziell erstmal sehr leicht skalieren kann, wo man eben sagen kann, jo, ob wir jetzt einen User haben oder ob wir 1000 User haben, das ist für uns nicht so ein großer Unterschied, wie jetzt zum Beispiel für einen E-Commerce-Store, der, was weiß ich, T-Shirts verkauft, ja, weil da muss ich halt 1000 T-Shirts mehr machen. Bei uns ist das einfach im Browser schon drin und ja, das macht jetzt erstmal für uns keinen so großen Unterschied. Und genau, vielleicht wird ja Monero dadurch auch mehr in die Mitte der Gesellschaft getragen. Einmal natürlich, dass mehr Leute den Namen kennen, dass mehr Leute es aktiv benutzen und vor allem, was ich super wichtig finde, dass es mehr Leute für komplett legitime Sachen benutzen. Ja, dass dieses Darknet-Image, dieses kriminelle Image genauso von Monero abfällt wie von Bitcoin eben auch. Und ja, man eben zeigen kann, hey, aber hier sind doch wirklich Streamer, die, ja, was weiß ich, League of Legends Let's Plays machen und da halt 60.000 Follower haben und ja, manche spenden damit halt mit Monero. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man das in der Gesellschaft auch legitimieren kann. Ich will es noch mehr endorsen und sagen, bei uns keine Gebühren, kein KYC, keine Banken, Anonymität, schnelle Transaktionen, Open Source. Wobei bei keine Gebühren, da werden wir wahrscheinlich schon eine Gebühr erheben, oder? Ja, geplant ist, dass man Zusatzfunktionen freischalten kann als Streamer, zum Beispiel Custom Sounds bei einer Transaktion, bei einer Spende, die einkommt, oder eben, du hast auch schon erwähnt, GIFs, vielleicht macht man sowas zum Freischalten. So an sich, das Modell ist ja eine stinknormale Monero-Transaktion. Okay, du hast die Transaktionsgebühr, die ist ja super gering, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Twitch-Bits, also ich weiß jetzt nicht, was da die Gebühren sind, aber ich weiß, dass Twitch sich auf jeden Fall was in die Tasche steckt dafür. Oder auch gerade so Cam-Girl-Seiten, so Porno-Cam-Dinger, nehmen sich auch richtig viel Gebühren. Teilweise 40% gehen an den Betreiber. Ja. Auch sowas muss man sagen, man könnte das mit unserem Produkt auch lösen, ne? Dass man da sowas annimmt. Genau. Und wisst ihr denn jetzt so wieder das Regulatorische, was mich ja immer so interessiert, wie so Plattformen wie Twitch und YouTube, wie die das handhaben? Wenn ihr da jetzt quasi an denen vorbei Transaktionen, also würden die das überhaupt zulassen, dass da Streams mit Fremdtransaktionen laufen? Ich kann mich zum Beispiel, also ich komme ja nicht so aus dieser Streaming-Welt, sondern bin ja eher so der Audio-Podcaster, aber ich habe mir das mal auf Twitch angeguckt und da geht ja wirklich einiges an Kohle quasi über den Stream, wenn man das so live sieht, ne, was dann also rechts und links eingeblendet wird. Ja. Aber was ich zum Beispiel nie gesehen habe, ist, dass da irgendwie mal so PayPal-Adressen oder so auftauchen. Ne? Also das ist schon immer alles so in deren eigenen Systemen eingebunden und selten irgendwie über Drittanbieter oder beziehungsweise eben Selbstanbieter, so wie bei einer Monero-Wallet. Ja, also so wie ich mir das gedacht habe, kann das natürlich sein, dass YouTube oder Twitch da sehr allergisch reagiert und sagt, yo, ihr könnt das nicht machen und wenn ihr das macht, dann verstoßt ihr gegen unsere Terms of Agreement oder was auch immer und ihr fliegt von der Plattform runter, kann natürlich sein und ich glaube auch nicht, dass das jetzt direkt ein Produkt ist für die Etablierten, ja, die schon die Twitch-Partnerschaft haben oder die YouTube-Partnerschaft und da ihre hunderttausenden Follower haben, sondern ich denke, es ist vor allem was für kleinere Streamer, die eben gerade so anfangen und die vielleicht auch noch nicht so viel zu verlieren haben, wenn ihnen der Account geblockt wird, dann kannst du auf der Art und Weise zumindest bei Twitch oder bei YouTube die Plattform nutzen und halt über uns dein Ding monetarisieren. Und bei, ich meine, wie würden die das rausbekommen, ne? Das ist ja eine Videoquelle und OBS gibt das ja gebündelt an die jeweilige Streaming-Plattform. Das heißt, jetzt gerade weiß ja YouTube auch nicht, dass ich hier den Tipbot laufen habe, weil ich die URL hier im Video angezeigt habe und die Nachricht auch im Video angezeigt habe. Man könnte vielleicht, wenn jemand die URL unten in der Videobeschreibung postet, dann könnte man vielleicht da eine Textsuche drüber laufen lassen und alle TippXMR-Links Red Flaggen oder so, dann muss die sich noch mal jemand anschauen. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, relativ schwierig, da so die Leute ausfindig zu machen, gerade wenn eben alles über die Videoquelle ausgeliefert wird. Also ich glaube, ehrlich gesagt, da weniger an technische Lösung. Ich kann mir eher vorstellen, dass den finde ich scheiße, den schwärze ich jetzt an, weil der da Moneros irgendwie tradet in seinem Video. Genau, das ist wahrscheinlich auch eine Möglichkeit und da würde ich dann sagen, vielleicht etablieren sich auch andere Streaming-Plattformen mehr, weil eben gerade die Möglichkeit der Finanzierung gegeben ist. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, streame ich lieber auf YouTube oder streame ich auf DLive, dann greife ich vielleicht lieber zu YouTube, weil ich da ab 1000 Followern und 400 Videostunden auch Livestream-Chats annehmen kann. Bei mir zum Beispiel, ja, gerade bei mir ist das Problem, ich habe keine 1000 Follower und ich habe auch keine 400 angeschauten Videostunden. Das heißt, ich kann zwar Livestreams auf YouTube machen, ich kann die aber nicht kommerzialisieren und nicht monetarisieren. Deswegen, ja, das ist halt so die Frage, wie sich das letztendlich entwickeln wird. Ich denke, in der ersten Zeit sind wir eh so klein, dass es die überhaupt nicht juckt oder dass sie davon Wind bekommen. Vielleicht etablieren sich in der langen Frist dadurch eher alternative Streaming-Dienste oder dass man halt auch sagt, jo, ich hoste meinen eigenen Stream. Ja, vielleicht ist das dann auch so der nächste Schritt für uns, dass wir sagen, wir bieten Streaming an für eine bestimmte Summe. Aber das ist dann halt direkt ein ganz anderes Produkt eigentlich, von der Infrastruktur nochmal viel kostenintensiver, weil du halt die Server da bereitstellen musst. Und aktuell ist es halt ein sehr schlankes Plugin eigentlich, was du bei OBS einfach verwenden kannst. Ja, super Sache. Ich bin echt gespannt auf die nächste Sendung, wenn wir es dann mal im Einsatz haben. Oh ja. Und wie ist das denn? Also diese In-Browser-App, die generiert dann jedes Mal eine neue Wallet oder eine neue Adresse? Oder also wie kriegt es der Streamer dann in die eigene Wallet? Du gibst deinen Seed ein und damit identifizierst du dich. Ja? Mit dem Seed öffnest du eine Wallet, deine Wallet quasi. Ah, sehr gut. Okay. Und überträgst die Prüfsumme von dem Seed an uns, an unseren Server. Und wir wissen dann, okay, kennen wir den Streamer schon oder noch nicht? Wenn wir dich kennen, dann kriegst du deine ganze Konfigurationsdatei von uns wieder in deinen Browser geladen und kannst sofort loslegen, sobald dein Wallet synchronisiert ist. Ja, wunderbar. Natürlich kann man dann auch von der Browser-Wallet Transaktionen senden an seine richtige Monero-Wallet zum Beispiel. Genau, also irgendwann willst du es ja auch mal auscachen auf die eigene Wallet. Genau, ja, das funktioniert. Sehr, sehr schön. Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und vielleicht, Grisha, kannst du noch kurz darüber reden, weil du hast ja jetzt auf eine ganz andere Art und Weise mit Monero zusammengearbeitet, als das vielleicht vorher der Fall war, ne? Dass du dir also die Dokumentation von der Monero JavaScript Library angeschaut hast und dir überlegt hast, welche Funktionen sind da jetzt relevant? Hast du da irgendwas Neues rausgefunden über Monero in dem Prozess? Nee, also ich habe davor ja auch schon diese Library benutzt für den Bot, der jetzt gerade läuft. Ja. Was halt in der Zwischenzeit dazugekommen ist, ist die WASM Wallet, also die WebAssembly Wallet. Und jetzt feiere ich einfach hart so. Muss man sich echt mal geben. Ich möchte einfach mal nur sagen, der Sync unserer Wallet im Browser funktioniert besser als der Sync von der Monero GUI vor einem Jahr. Ja, das ist schon krass. Und diese WebAssembly Wallet, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde da einfach der C++-Code von der normalen Monero Wallet genommen und eben für WebAssembly kompiliert, ne? Ja. Und dann gibt's halt die Schnittstelle da zwischen Monero JavaScript und dieser WebAssembly Wallet, die wir nutzen, um darauf zuzugreifen, ja. Alright. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und die GitHub-Repo ist auch öffentlich, ne? Wenn sich da mal jemand umschauen will und Feedback geben will oder was weiß ich, dann werden wir dir auch in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr da mal reinschauen. An der Stelle möchte ich auch Jonas danken, der uns immer sehr gut hilft bei allen möglichen Problemen rund um JavaScript und Architektur. Ja, Pronas, you're the real MVP. Webpack. Ohne Jonas wären wir nicht da, wo wir heute sind. Allein die Konfiguration von Webpack, ja, dass man React nicht eben mit NPX Create React App macht, sondern dass man das einfach so manuell konfiguriert, das war schon ein ganz schöner Pain am Anfang und ja, da sind wir echt schon weit gekommen. Jonas, hier. Alright. Ja. Gut, dann sind wir durch, oder? Auf jeden Fall. Ja, hat mich gefreut. Ist viel passiert, wie gesagt, im letzten Monat. Bin mal gespannt, was dieses Mal alles passieren wird. Vielleicht werden wir in der nächsten Sendung dann nochmal genauer über Cyphertrace reden können. Die nächste Sendung ist ja dann auch die letzte vor der Hardfork. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal den Aufruf starten, hier die Wallet zu aktualisieren. Ich gucke gerade auf den Kalender, das ist dann der 10. Oktober. Nee, 11. Der 11. Ah, 10. Stimmt. Stimmt. Der 11. Oktober und am 17. Oktober ist das Monero Network Upgrade. Und da eine kurze Frage an euch. hieß es nicht, dass ungefähr 30 Tage oder einen Monat vor dem Network-Upgrade dann die neue Software schon kommt? Ja. Das müsste ja nächste Woche sein. Ja, 17. September soon. Hatte ich da im Kopf. Soon. Wollen wir wetten noch kurz abschließen? Also ich glaube, die Frage, ob CLI oder GUI. Wahrscheinlich kriegen wir erstmal wieder nur die CLI-Wallet ja. aktuell und GUI dann soon. Ich sage, nächste Woche gibt es kein Release. Okay, da halte ich dagegen. Okay. Zumindest was die CLI angeht. Ja, wie gesagt, ich sage gar kein Release nächste Woche. Alright. Was wetten wir? Ach, keine Ahnung. 0,01 XMR, das ist ein Euro. Von mir aus. 75 Cent. 75 Cent, okay, das kann ich verschmerzen. Das heißt also, nur dass das jetzt öffentlich hier festgehalten wird, du sagst, dass bis 0 Uhr 20. September, welche Zeitzone? Da müssen wir aber schon West Coast sagen, oder? Ja. Okay, 0 Uhr West Coast, 20. September. Oder das wäre dann 23 Uhr 59, ne? Kein Release. Okay, wir sind gespannt, was passiert. Und Till, was sagst du? Ich sage auch nein. Auch kein Release. Oh Gott, da sind die Orts aber nicht in meinem Favor. Tja, Alex. Also die letzten Releases, die waren alle so stolperig und ja dann und ach vielleicht und kommt bald und ich bin da skeptisch. Sie wollten sich ja bessern. Ja. Genau, außerdem lasse ich mich ja gerne angenehm überraschen. Das stimmt. Gut. Alles klar, dann bedanke ich mich für eure Teilnahme, wie immer, und hoffe, den Zuschauern/Zuhörern hat das wieder gefallen. Ihr könnt uns natürlich gerne einen Kommentar auf unserer Seite moneromumble.de dalassen oder auf dem YouTube-Kanal hier, genau, oder auf Twitter, oder ihr könnt uns spenden. Also alles Mögliche ist da. Guckt einfach mal auf moneromumble.de vorbei und ja, dann sehen wir uns in einem Monat am 11. Oktober wieder. Bis dann. So soll es sein. Schönen Restsonntag. Tschüss.